Wundervoller Heiland, der vom Himmel kam, unsere Schuld so tilgen, will ich übernahm. Bringet Freud uns Wonne in das Erdenweh, wäscht in seinem Blute, weiß er uns als Schnee, weiß er als der Schnee, weiß er als der Schnee. Heiland, der du starbst für mich, wasche und entzündge mich, weiß er als der Schnee, weiß er als der Schnee. Heller als die Sonne strahlt sein Gnadenlicht, und die Nacht der Sünde es mit Macht durchbricht. Schau, betrübte Seele, gläubig in die Höhe, Jesus will dich machen, weiß er noch als Schnee, weiß er als der Schnee, weiß er als der Schnee. Heiland, der du starbst für mich, wasche und entzündge mich, weiß er als der Schnee. Weiß er als der Schnee. Viel geliebter Heiland, auf dein Kreuz wir schauen, kommen ohne Zahlung, doch im Gottvertrauen. Häh dich, o Lamm Gottes, auf uns niederseh, mach wie du verheißen, weiß er uns als Schnee. Weiß er als der Schnee, weiß er als der Schnee. Heiland, der du starbst für mich, wasche und entzündge mich. Weiß er als der Schnee, weiß er als der Schnee. Jesus, mein Erlöser, meiner Seele Heil, nun kann ich dich preisen, denn du bist mein Teil. Sei du mein Begleiter, wo ich geh und steh, dass ich bleiben möge, weiß er noch als Schnee, weiß er als der Schnee, weiß er als der Schnee. Wasche und entzündge mich, weiß er als der Schnee, weiß er als der Schnee.